Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossen, ich möchte mit einem kurzen Rückblick auf den Winter des Jahres 1932-33 beginnen, weil er uns in vielem eine besondere Lehre erteilen kann für die harten Monate des deutschen Schicksalskampfes, die wir gegenwärtig durchleben. Die nationalsozialistische Bewegung trat in den Oktober- und Novembertagen 1942 in die entscheidende Phase ihres Kampfes um die Macht. Ihre Gegner hatten alle Mittel versucht, sie in ihrem Siegeszug aufzuhalten. Noch einmal wurde die Bewegung nach dem großartigen Wahlsieg vom 31. Juli 1932 Anfang November dieses Jahres an die Wahlurne gerufen und erlitt dabei einen Verlust von über 2 Millionen Stimmen. Trotzdem aber war nicht mehr daran zu zweifeln, dass sie auch weiterhin der entscheidende Machtfaktor des innerpolitischen Lebens war, an dem man nicht mehr vorbeikam, der im Gegenteil mit seinen breiten Wählermassen je länger, umso ungestümer an die Verantwortung drängte. Als der Führer am 30. Januar 1933 die Macht im Reich übernahm, wussten wir Nationalsozialisten alle, dass er fest entschlossen sei, im Gegensatz zu den uns umgebenden kapitalistisch-plutokratischen Staaten in Deutschland einen sozialen Volksstaat erster Ordnung zu errichten. Der Nationalsozialismus war ja von seinen Anfängen an eine soziale Volksbewegung gewesen. Weder sein Führer noch seine Gefolgschaft entstammten den Kreisen der oberen 10.000. Sie waren Kinder unseres Volkes und nur deshalb in die Politik eingetreten, um einen Ausweg aus dem schaurigen Dilemma des kapitalistisch-parlamentarisch-demokratischen Unfugs der Nachweltkriegszeit zu finden. Wir haben unentwegt an dem von uns geplanten Volksstaat gearbeitet. Er sollte nicht nur sozialistisch sein, er sollte auch sozialistisch sein können. Wenn wir vor dem Krieg in der Durchführung ganz großzügiger sozialer Maßnahmen nur bescheidene Erfolge nach unseren Maßstäben zu verzeichnen hatten, so lag das nicht an dem Mangel an gutem Willen oder an organisatorischem Können, es lag das ausschließlich an unserer wirtschaftlichen und raumpolitischen Beengtheit, die uns nur in einem gewissen Umfang gestattete, soziale Reformen in dem Stil durchzuführen, wie er in unseren Absichten und Plänen gelegen war. Unsere sozialen Leistungen vom Jahre 1933 bis zum Jahre 1939 waren gewissermaßen nur ein Vorspiel dessen, was wir vorhatten. Sie waren aber schon geeignet zu zeigen, in welchem Umfang wir bereit und entschlossen waren, einen sozialen Volksstaat reinster Prägung aufzubauen und ihn mit jenem Geist zu erfüllen, auf dem die Festigkeit der Völker und Systeme beruht. Die uns seit Versailles verbliebenen Möglichkeiten des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Sich-Auslebens waren nur bescheidene. Sie erlaubten uns infolge des Mangels an wichtigsten wirtschaftlichen Hilfsmitteln und Rohstoffen nur die Verwirklichung eines Teiles der sozialen Aufbaupläne, die wir uns gestellt hatten. Aber das schon genügte, um unsere plutokratischen Feinde auf den Plan zu rufen. Sie hatten ein wesentlich anderes Deutschland im Sinn und ein grundlegend anderes Europa in ihre Berechnungen einkalkuliert als das, das sich zwangsläufig als Folge aus unseren sozialen und nationalen Aufbaubestrebungen ergab. Sie konnten sich eine Konsolidierung sowohl der deutschen wie der europäischen Verhältnisse nicht denken, ohne dass sie, wie sie meinten, schwerste Einbußen in ihrer plutokratischen Profitwirtschaft erleiden würden. Infolgedessen sahen sie im nationalsozialistischen Deutschland schon aus diesem Grunde, darüber hinaus aber auch in seinem auf andere Völker so außerordentlich werbenden Beispiel eine unmittelbare und akute Gefahr für die plutokratische Welt gegeben, die nunmehr den Entschluss fasste, in uns das junge Europa zum Kampf zu stellen. Je fleißiger und verantwortungsvoller wir uns nun unseren inneren Wirtschafts- und sozialpolitischen Problemen widmeten, Je größer unsere Erfolge waren, die wir hier zu verzeichnen hatten, umso infernalischer wurde der Hass, mit dem unsere Feinde dieses grandiose Werk eines nationalen und sozialen Aufbaus verfolgten. Und umso fester wurde ihre Entschlossenheit, es bei erster, bester Gelegenheit gewaltsam zum Scheitern zu bringen. Sie behaupten heute lügnerischerweise von sich aus, ein neues Europa aufbauen zu wollen. Sie hätten dazu, wie jedermann weiß, nach dem Ersten Weltkrieg Zeit und Gelegenheit genug gehabt. Nicht nur haben Sie damals nicht daran gedacht, die heute wieder aus der Mottenkiste hervorgeholten, hochtrabenden Pläne eines sozialen und nationalen Neubaus Europas zu verwirklichen. Im Gegenteil, überall, wo sich nur Ansätze zu diesem Neubau zeigten, sind sie dagegen Sturm gelaufen und haben sie, wenn es Not tat, mit Waffengewalt zu verhindern versucht. Als das nationalsozialistische Deutschland im Jahre 1933 proklamiert wurde, stand deshalb für unsere Feinde das eine fest. Entweder würde es sich mit der Begrenzung seines Lebensraumes und der brutalen Bedrohung seiner nationalen Entwicklungsmöglichkeiten abfinden, oder aber man wollte in ihm das deutsche Volk endgültig vernichten. Aus den heutigen Auslassungen unserer Feinde kann jeder Deutsche entnehmen, wie diese unserem Volke gegenüberstehen. Während wir auch in diesem Kriege nie etwas anderes forderten als die Befriedigung unserer elementarsten Lebensrechte, gefallen sich unsere Gegner in blutrünstigen Rachefantasien, die nicht nur auf den Nationalsozialismus, wie sie behaupten, sondern auf das deutsche Volk hinzielen. Demgegenüber können wir immer nur wieder darauf verweisen, was der Nationalsozialismus programmatisch wollte und was er praktisch erreicht hat. Es ist erklärlich, dass eine unserem Wesen, unseren Auffassungen und unserer Art zu leben, um mich eines Rooseveltschen Ausdrucks zu bedienen, so entgegengesetzte Welt wie die plutokratische, das nationalsozialistische Deutschland aus tiefster Seele hassen und zu vernichten suchen muss. Sie hasst in uns nicht nur die moderne soziale Lebens- und Weltauffassung, sie hasst in uns auch die gesunde Substanz unseres Volkes, die durch den Nationalsozialismus zur höchsten Kraftentfaltung gebracht, eine Bedrohung ihrer plutokratischen Profit- und Ausplünderungspläne darstellt. Wohin man nun schaut, überall ist diese plutokratische Welt auf der absteigenden Linie begriffen. Sie hat im bisherigen Verlaufe dieses Krieges keine ihrer Bewährungsproben bestanden. Zwar lebt sie heute noch aus ihrer Substanz heraus, aber wenn sie auch noch gewisse Reserven einzusetzen hat, um dem Ansturm der jungen europäischen Völker standzuhalten, so darf man doch nicht übersehen, dass auch diese Reserven begrenzt sind und eines Tages zu Ende gehen werden. Wie bedrängt diese Welt sich durch uns fühlt, mag man aus der Unsicherheit erkennen, die sie in ihrer eigenen geistigen und politischen Haltung zeigt. Als wir zuerst unser großes Aufbauprogramm proklamierten, begegneten wir damit in der plutokratischen Welt nur Spott und Hohn. Man hielt es dort nicht für möglich, dass auch nur ein Bruchteil dieses Programms verwirklicht werden könnte. Diese Plutokratie war in ihrem vermessenen Hochmut so weit, dass sie weder unsere führenden Persönlichkeiten noch auch unsere nationalen Kraftanstrengungen richtig einzuschätzen in der Lage war. Bald aber schon wurde aus Spott und Hohn, Hass und Neid im Zuge der langsamen, aber sicheren Verwirklichung unseres Programms stand die plutokratische Welt plötzlich vor einer Neugeburt der deutschen Nation darüber hinaus großer Teile unseres Kontinents. Sie musste sich langsam klar darüber werden, dass entweder das nationalsozialistische Deutschland und seine Verbündeten zu ihrem Recht kommen oder aber die plutokratische Welt in einem blutigen Krieg den Versuch unternehmen müsse, diese Völker in ihrem Lebenshunger zu ersticken. Die Plutokratie hat nun den Krieg gewählt. Aber in seinem Verlaufe schon ist doch Spott und Hohn und Hass und Neid nur eine schlechte Kopie der nationalsozialistischen Gedankenwelt geworden. Diese plutokratischen Wortführer sind nicht mehr in der Lage, uns und unserem Erdteil auch nur halbwegs begreifbares und einleuchtendes Programm vor Augen zu halten. Sie können mit unserem Erdteil überhaupt nur noch reden, wenn Sie sich unserer Sprache bedienen. Ausgerechnet das plutokratische England wagt es, vor uns mit seinen sozialen Erneuerungsideen hinzutreten. Der Führer hat darauf einmal mit Recht mit dem bekannten Beispiel jenes glatzköpfigen Friseurs geantwortet, der ein unfehlbares Haarwuchsmittel anpreist. Was haben denn diese plutokratischen Wortführer uns heute anderes entgegenzuhalten als Phrasen und unausgegorene Redensarten? Sie, die nach dem Ersten Weltkrieg keinen Weg aus den europäischen Schwierigkeiten fanden, bieten sich heute als neue Weltbeglücker an. Sie, die nicht eine einzige aufbauende Idee zum Leben und zur Entwicklung unseres Kontinents zuzusteuern in der Lage waren, proklamieren jetzt wieder, wie während des Ersten Weltkrieges, die großen sozialen Segnungen und Errungenschaften, mit denen Sie die Welt erneuern wollen. Wir haben es nicht nötig, auf Ihre Phrasen unsererseits mit Phrasen zu antworten. Wir sind in der glücklichen Lage, Ihren leeren Reden Tatsachen gegenüberstellen zu können. Wenn wir heute von der ganzen deutschen Nation Rechenschaft abstatten über das dritte Kriegswinterhilfswerk 1941-42, so ist das eine stolze Bilanz, die alle plutokratischen Redensarten mit einem Schlage widerlegt. Dieses Winterhilfswerk hat nicht nur die darauf gesetzten Erwartungen erfüllt, sondern ein Ergebnis zu verzeichnen, wie es überraschender und erfreulicher gar nicht vorstellbar ist. Im Ausland stand und steht man der Tatsache, dass sich hier ein Volk selbst hilft, einfach fassungslos gegenüber. Etwas Gleichartiges ist in den plutokratischen Ländern überhaupt nicht denkbar. Und doch ist die Lösung dieses Rätsels für uns wenigstens höchst einfach. Sie liegt in der durch den Nationalsozialismus hervorgebrachten, sich ständig erneuernden deutschen Volksgemeinschaft, die wir nicht, wie unsere Feinde behaupten, durch Reden, sondern durch Tatsachen geschaffen haben. Die Parole vom Sozialismus der Tat, die wir im Jahre 1933 ausgaben, hat vom ersten Tage an gezündet. So ist aus kleinsten und bescheidensten Anfängen im Laufe von mehr als 10 Jahren ein soziales Hilfswerk entstanden, das in der ganzen Welt einzig dasteht und auf das wir alle, die wir es durch unsere Taten und Spenden mitgeschaffen haben, nur stolz sein können. Immer noch ist der Beginn eines neuen Abschnittes des Winterhilfswerks Anlass gewesen, dem deutschen Volke als dem Spender und Träger dieser sozialen Großtat eine Übersicht über die Ergebnisse des abgelaufenen Winterhilfswerks und über ihre Verwendung zu geben. Wenn wir heute in dem großen Hauptbuch des Kriegswinterhilfswerks nachblättern, in das unser Volk seine sozialen Leistungen eingetragen hat, so erfüllt uns jede dieser Ziffern nur mit Dankbarkeit. Das gilt gleichermaßen für den, der spendete, wie für den, der aus diesem gewaltigen Hilfswerk beschenkt wurde. Diese Zahlen sind ein einzigartiges soziales Abstimmungsergebnis unseres Volkes, das darin seinen festen Willen zur Gemeinschaft zum Ausdruck bringt. So wie der deutsche Soldat an allen Fronten eine Phalanx der Schwerte gebildet hat, so schuf sich das deutsche Volk in der Heimat eine Phalanx der helfenden Hände. Schlägt man die erste Seite des umfangreichen Hauptbuches unseres Sozialismus auf, das die Zahlen des dritten Kriegswinterhilfswerks enthält, so übertrifft die Gesamtsumme, die hier eingetragen ist, bereits die kühnsten Erwartungen. Im dritten Kriegswinter sind vom deutschen Volke 1.208.000.000 Mark gespendet worden. Damit ist das vorhergehende zweite Kriegswinterhilfswerk mit seinen 916 Millionen wiederum weit übertroffen, und zwar um fast 300 Millionen, das heißt um 32%. Ich will in diesem Zusammenhang nur einige Einzelziffern nennen, die auf den Blättern des dritten Kriegswinterhilfswerks verzeichnet stehen. Die Opfer an Lohn und Gehalt betrugen 235 Millionen Mark. Das waren 57 Millionen mehr als im vorangegangenen Jahr. Die Spenden von Firmen und Organisationen beliefen sich auf 270 Millionen. Die Opfersonntage brachten mit 236 Millionen fast die Hälfte mehr als im Winter 1940-41. Das Ergebnis der Reichsstraßensammlungen stieg um 37% auf insgesamt 188 Millionen. Der Tag der Wehrmacht erbrachte gleich wie der Tag der Polizei 56 Millionen. Um sich ein Bild von der Höhe dieser Summen zu machen: diese Summe von insgesamt 302 Millionen übertrifft den Ertrag der beiden erfolgreichsten Sammlungen des Ersten Weltkrieges, und zwar der Ludendorff-Spende 1918 und der Nationalen Stiftung für die Hinterbliebenen des Weltkrieges, die 8 Jahre von 1914 bis 1922 lief, um ein beträchtliches. Wo wäre ein schlagenderer Beweis für die Tatsache zu finden, dass nicht nur das Deutsche Reich, sondern auch das deutsche Volk seit 1933, von 1918 gar nicht zu reden, eine unvorstellbare seelische und geistige Wandlung durchgemacht hat. Den Rekord schlugen die Gaustraßensammlungen, deren Ergebnis sich von 22 auf 39 Millionen erhöhte und damit fast verdoppelte. In jeder dieser Ziffern spiegelt sich die soziale Tat- und Kampfgemeinschaft des deutschen Volkes auf das Beglückendste wider. Wenn man jedoch in dem großen Hauptbuch unseres Sozialismus einmal die Zahlen seit Kriegsbeginn oder sogar seit der Machtübernahme zusammenzählt, so wird an ihnen jedem Deutschen die überragende Bedeutung dieses in der ganzen Welt einzigartigen größten Hilfswerkes aller Zeiten zum Bewusstsein kommen. Allein das Aufkommen der Kriegswinterhilfswerke betrug 2.805 Millionen. Das ist zum Beispiel mehr als der Wert der Ein- und Ausfuhr fast der gesamten südamerikanischen Länder. Die Opferleistung in diesem Kriege erreichte 4.076 Millionen. Darin waren das Hilfswerk des Deutschen Roten Kreuzes mit 861 Millionen und die NSV-Mitglieder mit Beiträgen von insgesamt 409 Millionen neben den 2,8 Milliarden des Winterhilfswerks beteiligt. Diese 4 Milliarden beispielsweise hätten 2 Jahreszahlungen des Jön-Planes ausgemacht, den uns unsere Feinde aufoktroyieren wollten. Statt Reparationszahlungen zu leisten, hat das nationalsozialistische Deutschland ein soziales Hilfswerk für unser Volk von monumentalen Ausmaßen aufgebaut. Von unseren Spenden leben jetzt nicht mehr amerikanisch-jüdische Bankiers, sondern unser eigenes Volk. Damit hat das gesamte Aufkommen unserer Winterhilfswerke seit 1933 in diesem Jahr die 5. Milliarde weit überschritten. Es ist schwer, sich eine plastische Vorstellung von dieser Riesensumme zu machen, die selbst die kühnsten Erwartungen weit übertrifft. Man müsste schon anschauliche Bilder erfinden, um sie vor Augen zu halten, was in den Tagen des Krieges und in den Tagen des Friedens von unserem Volke in seiner Opferwilligkeit und Opferbereitschaft geleistet worden ist. Die gewaltige Organisation des Winterhilfswerkes hat diese unzähligen Spenden mit der einen Hand genommen und mit der anderen Hand sofort wieder weitergegeben. Es wird jeden Deutschen interessieren zu erfahren, wofür diese Milliardenbeträge im Einzelnen verwendet worden und wem sie zugute gekommen sind. Jeder hat auch ein Anrecht darauf, denn er ist es ja gewesen, der mit seinen Beiträgen in Millionen Fällen zur Linderung auftretender Not und zur Fürsorge für die soziale Gesundheit unseres Volkes mithalf. Fast 2/3 des Gesamtaufkommens im dritten Kriegswinter, und zwar 751 Millionen Mark, sind den Hilfswerken der NSV zugeflossen. Davon allein der Organisation Mutter und Kind 701 Millionen Reichsmark. Von diesen Beträgen kamen 210 Millionen für die Beschaffung von Heimen zur Verwendung, 148 Millionen für Kindergärten, 100 Millionen für die Errichtung neuer sozialer Einrichtungen, 9 Millionen für die Unterhaltung von Hilfsstellen, 27 Millionen für die Heilfürsorge der vorschulpflichtigen, schulpflichtigen und schulentlassenen Kinder, 18 Millionen für die Mütter- und Kindererholungsheime, 25 Millionen für Gemeindepflegestationen und 21 Millionen für den Nationalsozialistischen Reichsbund Deutscher Schwestern. Für den allgemeinen Volksgesundheitsdienst, insbesondere für das Tuberkulosehilfswerk, die Jugendzahnpflege, Rachitisbekämpfung, die Röntgenreihenuntersuchungen und anderes, wurden aus dem Aufkommen des dritten Kriegswinterhilfswerkes 22 Millionen bereitgestellt. Für den Gesundheitsdienst der Hitlerjugend 5 Millionen, das sind allein 82 von 100 mehr als im Vorjahr überwiesen. Und was ist alles mit diesem Geld an Segen geschaffen worden? Die Kindertagesstätten der NSV haben heute nicht weniger als 1.108.375 Plätze zur Betreuung von Kindern zur Verfügung. In den Hilfsstellen Mutter und Kind wurden seit der Machtübernahme 37 Millionen Besucher gezählt. Die Reichszentrale Stadtkinder aufs Land konnte, um ein weiteres Beispiel zu nennen, 5.800.000 Kinder aufs Land verschicken. 2.347.000 werdende Mütter und Wöchnerinnen hat die NSV darüber hinaus betreut. Neben der 3/4 Milliarde für die Hilfswerke der NSV sind 268 Millionen Reichsmark Wertscheine und Sachspenden an bedürftige Volksgenossen verteilt worden. Wenn man sich dann noch vor Augen hält, dass die Gesamtundkosten dieses Kriegswinterhilfswerkes nur rund 4% der Gesamtleistungen betragen haben, so wird einem an dieser kaum ins Gewicht fallenden Zahl erkennbar, welche gewaltige freiwillige Leistung die unzähligen Helfer und Helferinnen dieser größten Sozialorganisation der Welt vollbracht haben. Sie rekrutieren sie aus der riesigen Zahl der NSV-Mitglieder, die heute schon 16,5 Millionen beträgt. Das bedeutet, dass fast jede zweite Erwerbsperson im Reich aktives Mitglied dieses großartigen nationalsozialistischen Hilfswerkes ist. Der deutsche Sozialismus, wie wir ihn propagieren und verwirklichen, ist, wie ich schon betonte, keine Phrase. Er beruht auf Tatsachen, die heute schon in der ganzen Welt Anerkennung und höchste Bewunderung finden. Die hier genannten Zahlen enthalten im Grunde genommen nur die materielle Seite dieses großen Rechenschaftsberichtes. Ich habe schon früher bei einer anderen Gelegenheit zum Ausdruck gebracht, dass sich die ideellen Ergebnisse demgegenüber überhaupt nicht errechnen lassen. Was wir über die materiellen Erfolge hinaus an ideellen Erfolgen errungen haben, das zeigt sich heute in der Volks- und Schicksalsgemeinschaft der deutschen Nation. Der Führer hat einmal dieses Werk als eine stolze Herzensangelegenheit für uns alle bezeichnet. Die heute mitgeteilten Zahlen zeigen, dass die Heimat sich dieser Anerkennung des Führers würdig erwiesen und auch im vergangenen Jahr seinem Ruf in einem noch nicht dagewesenen Ausmaß Erfolge geleistet hat. Sie kann das Bewusstsein haben, ihre Pflicht im schwersten aller Kriegswinter auf diesem Gebiete voll erfüllt zu haben. Das soll zugleich aber auch ein Ansporn für das neue Kriegswinterhilfswerk sein. Wir wollen uns wieder einmal alle überbieten in unserer Gebefreudigkeit und vor allem der Front zeigen, dass die Heimat in diesem Kampf um die Existenz unseres Volkes auch stets ihren Teil zu leisten bereit ist. Diesen Zahlen ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Jeder Kommentar könnte ihre Wirkung nur abschwächen. Besonders bemerkenswert aber ist die Beteiligung der Front an den Opfern für das Kriegsmittelhilfswerk. Unsere Soldaten draußen. Unsere Soldaten draußen haben daran und an seinen Opfern mit einer Begeisterung teilgenommen, die nur ergreifend wirken kann. Vor einigen Tagen standen ein Leutnant, ein Unteroffizier und ein Soldat als Abgesandte eines Regiments aus dem Osten vor mir. Sie kamen von dem Teil der Ostfront, an dem seit Monaten am schwersten gekämpft wird. Dieses Regiment hatte sich an der ersten Sammlung des jetzt anlaufenden neuen Kriegswinterhilfswerkes beteiligt und allein in einer Sammlung eine Summe von über 50.000 Mark aufgebracht. Dieses Beispiel spricht für die ganze Front. Aber mit diesem Beispiel spricht auch die Front zu uns, zur Heimat. Und zwar zu einer Heimat, die so wie bisher durch ihre Gebefreudigkeit ihre soziale Pflicht erfüllen muss. Können wir denn nicht alle glücklich sein in dem Gedanken, einem so tapferen, idealistischen und opferbereiten Volk anzugehören? An der Front steht es in Waffen bereit, den Ansturm unserer Feinde abzuwehren. In der Heimat steht es vereint im Sozialismus, um der Front den Rücken zu stärken. Damit ist dieser Tag der Rechenschaftslegung für das Kriegswinterhilfswerk 1941-42 für uns alle zu einem Ehren- und zu einem Feiertag geworden. Applaus.